Wenn noch jemand einen Eindruck hat, ich glaube, da habe noch welche Eindrücke. Ich habe unseren Heilungskorb gesehen und ich habe die Engel gesehen, wie die Fässer reingeholt haben und den Heilungskorb hochgetragen haben und den über uns ausgestülpt haben. Und das ganze Wasser ist rausgekommen und über uns gekommen und wir standen da und haben gesungen, voll, voll, voll, voll, voll, voll, immer voller mit dir, voll, voll, voll, voll, voll, voll, immer voller. Einer geht noch, nein. Einer geht noch, nein. Übrigens, wenn du am Livestream bist und bist brünett, ja, jetzt kommt's zu dir, ja. Dich wollen wir nicht vergessen, ja. Leg dir mal selber die Hand auf den Kopf, ja. Dann fließt es voll rein, ja. Könnt ihr auch mal ausstrecken für die am Livestream. Alle Brünetten, ha. Und noch ein paar Blonde. Eine Rothaarige, ja, trifft sie so auch. Voll, voll, voll. Oh. Ich habe noch einen Eindruck gehabt von dem rechten Arm, der Schmerzen hat oder Bewegungseinschränkungen, wenn dich das betrifft. Rechter Arm und einen linken Fuß habe ich auch gesehen. Rechter Arm und linken Fuß, ich weiß auch nicht. Niemand. Rechter Arm und linker Fuß. Ja, Arm, okay. Was? Tut weh? Ellbogen, okay. In Jesu Namen, jeder Schmerz, jede Bewegungseinschränkung geht jetzt raus, raus, raus. Göttliche Schöpfungsordnung in diesen Arm, volle Beweglichkeit und Schmerzfreiheit in Jesu Namen. Amen. Machen wir. Was? Ja. Besser? Okay. Das ist besser. Linker Fuß noch? Brauchen wir noch einen linken Fuß? Hat jemand einen linken Fuß, du? Der ist geschwollen, siehste. Wusste ich's doch. Ah, okay. Ich kann mich nicht so tief bücken. Ich muss mal hier. Streckt mal eure Hände aus. Vater, in Jesu Namen, dieser Fuß schwillt jetzt ab. Jeder Schmerz geht raus. Jede Bewegungseinschränkung verlässt diesen Fuß jetzt. In Jesu Christi Namen. Frei und los. Frei und los. Mal auf uns noch festhalten. Mach mal hier dieses Fußrollen da. So, ja. Wie ist es jetzt? Es geht. Ja, und jetzt geht die Schwellung weg. Sag mal. Die Schwellung geht weg. Amen. Amen. Bis die Füße weg. Genau. Okay. Hat noch jemand einen Eindruck? Ich habe Wirbelkörper gesehen. Die waren so angefressen, also Osteoporose, dass Gott das halt heilen möchte. Jesu Namen. Ich sehe nichts mit dem Ding. Und in Jesu Namen, ich gehe jetzt an gegen diesen Geist von Osteoporose. Genau. Dass dieser Geist, der muss jetzt raus aus diesem Körper von der Erika, jetzt in Jesu Namen durch das Blut Jesu, frei von jedem Geist von Osteoporose. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Völlig frei. Völlig frei. Völlig frei. dass alles wieder jetzt in der Wirbelsäule, wo es sonst noch sitzen wollte, zurückkommt in die Schöpfungsordnung Gottes. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Und danke, Jesus, dass du die Erika auffüllst von Kopf bis Fuß. Wirklich mit deiner Kraft, mit deinem Heiligen Geist, mit dem sie versiegelt wurde. Danke, Jesus, und dass es niemand ihr wegnehmen kann. Amen. Du darfst noch weiter trinken dabei. Einfach trinken. Mund auf, nach oben und reinlaufen lassen. Ja, so. So. Ja, so. Kannst zwar diese Bewegung machen, ja. Zwei Händen. Je nachdem, wie groß dein Glaube ist und dein Fässchen ist, kannst du trinken, ja. Ja, es ist so wichtig, immer voll zu sein, ja. Schon am frühen Morgen. Du solltest übrigens schon am frühen Morgen anfangen, dich zu füllen mit Gott. Am frühen Morgen mit seiner Kraft. Hoppala. Also ich habe ein Bild gehabt, was Gott möchte einfach, dass wir in diese vorbereiteten Werke wandeln, ja. Und er hat mir gezeigt, mit was für einer Power, so Dynamis wir da reingehen. Und zwar wie so, das gibt es ja auch in der Bibel, diese Stelle, so Kälber, die so endlich rauskommen aus dem Stall. Und die freuen sich, die springen rum, endlich raus. Und genauso gehen wir auch rein, wandeln wir in diesen Verheißungen. Und dann hat Gott mir noch gezeigt, wie schnell das noch bei uns geht, weil ich sah so eine riesen Zwille, kennt ihr die? Und die wurde gespannt, immer mehr gespannt, immer mehr gespannt. Und genauso will er uns auch so jeden Einzelnen so richtig abschießen, ja? So richtig reinschießen, ja? In dem, was er für uns hat. Hat noch jemand was für uns oder für jemand? Ja, vorhin im Lobpreis die Marina angeguckt mit diesen ganzen Punkten da. Und das ist so, wenn der Heilige Geist kommt, ja, und so, wenn es nur so tröpfelt, ne, aber wenn das wird dann immer mehr und die Tropfen werden immer größer, weißt du, wie so bei so einem Frühlingsgewitterguss, ja, wenn der Heilige Geist sich voll überspült, dann ist alles heiß. Amen. So. Halleluja. Gott ist gut. Gott ist gut, sag mal, Gott ist gut. Und er liebt es, mit uns zusammen zu sein. Kannst du dir das vorstellen? Gott liebt es, mit dir zusammen zu sein. Er liebt es, mit jedem Einzelnen zusammen zu sein, Gemeinschaft zu haben. Gott ist Liebe. Und Liebe ohne Gemeinschaft geht nicht. Liebe ist immer Gemeinschaft. Halleluja. Und wir sind für Gemeinschaft geschaffen. Du bist für Gemeinschaft geschaffen. Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft untereinander. Und weißt du, das ist ein Reichtum in Gemeinschaft, das ist ein Reichtum in Beziehung, das ist ein Reichtum und Gott möchte, dass wir diesen Reichtum erleben, dass wir diesen Reichtum leben, dass wir diesen Reichtum immer mehr entdecken in der Gemeinschaft mit ihm, wo wir Zeit mit ihm verbringen, in der Gemeinschaft mit ihm und auch untereinander, dass wir es wirklich entdecken, wie, was für ein Glück das ist, dass wir einander haben, dass wir miteinander sein Reich bauen, dass wir miteinander vorwärts gehen. Halleluja. Die besten Zeiten haben, wie wir das gerade hatten, wo wir gefüllt werden, wo wir, Halleluja, frei sind. Halleluja. Er hat uns geschaffen, frei zu sein. Ohne Kette, ohne Schleier, ohne irgendetwas, sondern Freiheit. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist echte Freiheit. Und da fallen die Ketten, juhu. Und deshalb ist es so gut, wenn wir zusammenkommen und die Ketten fallen. Und du merkst, boah, da kommt innerlich, boah, da kommt wieder Freiheit und du kannst wieder aufatmen, wo es vielleicht in der Welt eng geworden ist und zusammengezogen wurde, merkst du, wo der Geist des Herrn ist. Da kannst du aufatmen. Halleluja. Und da wirst du gesund. Dieses Aufatmen bewirkt Gesundheit. Dieses Aufatmen bewirkt Frieden. Dass du in Frieden kommst, dass du in Ruhe kommst, dass du auch wieder gut schlafen kannst. Halleluja, das ist das beste Mittel gegen Schlaflosigkeit. Die erfüllte Gemeinschaft mit unserem Herrn und die erfüllte Gemeinschaft untereinander. Und natürlich gibt es einen, der mag das nicht. Der mag nicht, dass du die beste Gemeinschaft mit deinem Herrn hast und schickt alle möglichen Ablenkungen, die so vorbeikommen. Tausend Sachen, die dann doch plötzlich viel wichtiger sind, erscheinen, also nicht sind, sondern scheinen, als die Zeit mit ihm. Oder auch was zwischen Beziehungen einfach reinschießen möchte. Und sei dir dessen immer bewusst. Ich glaube, es ist schon ein großer Sieg, wenn wir wissen, dass der Feind was gegen gute Beziehungen, gelebte Beziehungen, gegen die Liebe hat. Weil er ist eifersüchtig. Weil er war eigentlich mal im Reich der Liebe. Und er ist rausgeworfen worden. Er rebellierte. Und er hat nichts mehr an Liebe und Freude und Frieden, das hat er nicht mehr. Also ist er eifersüchtig auf das, was Gott dir gegeben hat. Und was tun wir? Wir bewahren, Halleluja, das, was wir als Geschenk mit der Neugeburt bekommen haben. Und da hast du ein Riesenpaket bekommen. Weißt du, das ist so wichtig, dass uns das bewusst ist, was wir bekommen haben, als wir gesagt haben, Jesus, sei du mein Herr. Weil da haben wir ein Riesenpaket von Liebe bekommen. Also alles. Ja. Das heißt, wir haben unsere Natur wurde geändert. Wir haben jetzt die Liebesnatur. Das heißt, immer wenn du Gedanken nicht der Liebe hast, dann handelst du absolut gegen deine Natur. Musst du immer wissen, das ist nie deine Natur. Gedanken des Unfriedens, der Freudlosigkeit, das ist nicht deine Natur. Das gehört überhaupt nicht mehr zu uns. Und das ist so gut, weil wir wissen, in mir ist die Liebe. Ich bin eins mit Gott. Ich bin eins mit dem Gott, der Liebe ist. Ich bin durch und durch durchdrungen mit seiner Liebe. Ich bin durchdrungen mit seiner Freude, mit seiner Freiheit, mit seinem Sieg, mit seinem Glauben. Ich bin durchdrungen, ich bin voll damit. Ich bin voll damit. Nicht voll mit irgendwas anderem von dieser Welt, von dem Fürsten dieser Welt. Das hat nichts mit uns zu tun. Sondern wir bewegen Liebe, wir bewegen das, was Gott uns geschenkt hat, die Geschenke, weil es ist wirklich so, Gott hat uns, es ist wie Weihnachten, ja, du sitzt vor dem Baum, hast wunderbare Geschenke bekommen, Riesengeschenke, und dann wirst du doch mit diesen Geschenken, weißt du, jedes Kind spielt normalerweise dann mit den Geschenken und guckt sich die Geschenke genau an. Und das sollten wir auch machen. Das machen wir auch. Wir gucken uns an, was hat Gott uns alles geschenkt? Und es ist so groß, dass dein Herz schon wieder überfließt, schon von neuer Freude und von Dankbarkeit und von Liebe und von Jubel. Und du weißt, boah, das habe ich geschenkt bekommen. Das ist mein Geschenk. Alles andere gehört überhaupt nicht zu mir. Das hat gar nichts mit mir zu tun. Das kommt von außen an uns ran. Weil unser Geist ist komplett von neuem geboren. Und Halleluja, da ist der Sieg und da ist alles drin. Und es ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Das ist unser wahres Sein. Und das bewegen wir. Wir bewegen die Liebe. Wir bewegen zu Gott, zu den Menschen, zu uns selber. Wir bewegen Freude. Wir freuen uns aktiv. Schon morgens. Halleluja. Wir bewegen Frieden. Frieden. Oh, Frieden. Wir bewegen es, dass wir mit ihm hochversetzt sind an himmlische Orte. Dass wir mit ihm von dort regieren. Dass wir eins gemacht sind mit ihm. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben. All der Saft, der vom Weinstock fließt, fließt auch durch uns. Also das Gott fließt ständig, Gott wohnt ja in uns. Das heißt, er fließt mit seiner Kraft, mit all dem, was er ist, mit seinem ganzen Wesen, ständig durch uns. Weißt du, je mehr wir das bewegen, umso mehr wird es eine Realität. Also es ist eigentlich im Geist schon Realität, aber es ist noch wichtiger, dass wir es bewegen mit unserem, ja, auch Verstand sogar. Halleluja. Und darüber nachsinnen. Paulus hat schon gesagt, wir sollen drüber nachdenken, was wahr, was gerecht, was rein, was liebenswert ist. Was einen guten Ruf hat, ist ein bisschen altmodische Übersetzung, ja, muss man neu leben. Übersetzung ist da besser, etwas zeitgemäßer. Aber all das, also das bewegen wir. Der Feind möchte sich immer groß aufmachen und immer, er macht immer, ist dir das schon mal aufgefallen, aus der Mücke einen Elefanten. Plötzlich, am Anfang war es noch klein, dann schaust du es dir nochmal näher an, dann ist es schon so groß geworden. Dann schaust du nochmal genau nach, oh, das ist schon so groß. Und je öfters du es anschaust und drüber sprichst auch noch, umso größer wird die ganze Sache. Und plötzlich denkst du, Gott ist so groß und die Sache ist so groß. Dann müssen wir die Perspektive ändern. Müssen eine Stecknadel nehmen, daran stechen, damit es wieder auf die richtige Größe kommt. Weil unser Gott ist der Größte und er ist der Größere und er hat immer den Sieg. Und weil er in uns lebt, Halleluja, nicht neben uns, ja, in uns lebt, er geht auch manchmal neben dir, aber das Wichtigste ist, er ist in uns, werden wir mit ihm immer den Sieg haben. Wir dürfen uns nur nicht verunsichern lassen, keine Verunsicherung zulassen. Das ist die Strategie der anderen Seite. Wir lassen uns nicht verunsichern, sondern unser Herr hat den Sieg errungen. Für alles, was uns jemals begegnen wird. Und er möchte, dass wir den Sieg haben. Weißt du, Gott möchte noch mehr, dass du den Sieg in jedem Bereich deines Lebens hast, als du selber möchtest. Und das finde ich so stark. Weißt du, Gott ist wirklich für uns. Gott ist niemals gegen uns. Selbst wenn Umstände kommen, denk nie, dass Gott gegen dich ist. Sondern Gott ist immer für uns. Er liebt uns wirklich und er möchte, dass wir im Leben siegen. Und zwar jeden Tag neu. Das ist sein absoluter Wille. Halleluja. Es ist so gut. Gott ist wirklich gut. Die andere Seite möchte ihn immer klein machen und nicht so gut. Oder vielleicht ist er, mag er dich gerade heute nicht so. Aber das ist Lüge. Er liebt dich jeden Tag mit der gleichen Liebe, wie auch immer du aufgestanden bist. Er ist für dich und er möchte in dieser Zeit wirklich, dass das Potenzial der Söhne Gottes wirklich hervorkommt. Weil er hat so was Mächtiges in jeden Einzelnen von uns reingelegt. Halleluja. Weißt du, wir haben nur an der Oberfläche gekratzt. Wusstest du das? Egal wie alt du bist, du hast an der Oberfläche gekratzt. Und weißt du, mach dich auf, lass uns aufmachen, dieses Potenzial, das er in uns hineingelegt hat, auszuleben, zu leben. Weißt du, wir verschieben das nicht immer auf morgen. Also wenn ich dann in Rente bin, dann kann der Herr wirklich Großes durch mich tun. Nicht auf morgen verschieben, sondern ich sage, danke Herr, heute lebe ich dieses Potenzial aus. Und wo auch immer ich bin und was auch immer für eine Herausforderung auf mich wartet, dieses Potenzial, ich habe, was es braucht. Ich habe, was es braucht, um allem zu begegnen, was auch immer ja kommt. Halleluja. Ich brauche keine Angst zu haben, weil ich weiß, der Größere, der Stärkere, der herrliche Gott aller Götter, der einzige Gott dieses Universums. Er lebt in mir. Er streitet für mich. Er streitet für die Söhne. Und er hat den Söhnen schon den Sieg gegeben. Er ist in deiner Tasche. Amen und Amen. Yeah. Ja, ich finde es auch toll, dass wir den Sieg in der Tasche haben. Dass wir alles eigentlich haben. Und ich finde es auch schade, wie es Irina gesagt hat, wenn wir das nicht voll rauslassen. Also wirklich, ich habe das jetzt auch so gemerkt, wenn ich bei der Arbeit bin, dachte ich, wieso, also morgens gefüllt und schöne Zeit gehabt mit Gott und alles super und so. Und dann geht man in die Arbeit und dann plötzlich denkt man, was kommt denn da jetzt schon wieder? Ne? Man merkt, es sind entweder Ängste oder sonst was. Und wenn wir da wirklich sensibel werden und darauf achten, da kann man denen gleich sagen und tschüss. Ne? Also wirklich, dass die nichts mehr bei uns zu suchen haben. Auch diese Enge, wo da kommen will oder sonst irgendwas. Da will so viel kommen, habe ich jetzt so richtig gemerkt und habe dann immer wirklich Acht gehabt drauf und auch wirklich immer geguckt, dass es mir gut geht, also wirklich innerlich, dass ich voll bin. Und es ist echt stark, dass wir wirklich uns nichts mehr gefallen lassen müssen von dem Kleinen in der Welt. Das ist echt super. Und ja, dass wir das wirklich auch rauslassen. Ich war jetzt mal auf dem Geburtstag. Das war echt stark. Das wirklich zum Schluss, wo wir dann gegangen sind, hat einer gesagt, echt, willst du schon gehen? Und da dachte ich, ja genau, weil wir einfach das Leben rauslassen. Da habe ich richtig gespürt, wow, die spüren das schon, einfach, dass da Substanz da ist. Und ehrlich gesagt, das hat mich eigentlich noch hungriger gemacht. Ich sage, Herr, da gibt's noch mehr, dass die Menschen wirklich dann kommen und sagen, also ich will das auch haben, was du da hast. Was hast du da? Dass das jetzt wirklich kommt, diese Zeit, und dass wir wirklich ausgerichtet sind. Und ja, voll mit dem Heiligen Geist. Und ich habe jetzt auch so, wir haben es ja im Gloryhaus gehabt von Weisheit, dann habe ich auch in Sprüche gelesen. Gell? Sprüche ist echt super. Und da habe ich so gelesen eben, dass man fleißig sein soll, das bringt Reichtum. Da dachte ich, das hört sich gut an. Also, dass wir wirklich fleißig sind. Und dann war ich dann entschieden, ja, ich bin jetzt mal so richtig fleißig im Geschäft. Und, aber das ist echt interessant. Da kam es mir vor wie Boxautofahren. Da willst du fleißig sein und dann kommen sie von da und wollen dich davon abbringen. Dann kommen sie von da und so. Und dann dachte ich, das ist echt interessant, wenn du mal entschieden bist, wie wirklich immer jemand dich da irgendwie von abbringen will. Also ich fand es echt stark, wenn man also wirklich diese Entscheidung, sich zu entscheiden, was auch immer du auch im Wort liest, eben, Wort lesen ist sowieso super. Also ich merke das immer mehr, das so voll mit dem Wort zu sein, gibt es auch eine Verheißung, dass wir dann, wenn wir voll sind, wenn wir in ihm sind und das Wort Gottes in uns sind, dann werden wir bitten, was wir wollen und es wird uns werden. Also mir gefällt diese Verheißung, dass ich wirklich bitte und es wird mir dann. Also ich finde es stark eben, dass wir voll sind mit dem Wort, dass wir uns füllen und wenn wir dieses Wort entschieden auch in diesem Tag dann wirklich leben, auch dass wir gehorsam sind eben, freut euch alle Zeit. Gell? Mir ist es dann wieder so bewusst geworden, hey, das ist ja wirklich, wenn du dich nicht freust, bist ja voll abgefallen. Ja, bist ungehorsam, wirklich. Also wirklich, er sagt es ja, wir sollen uns alle Zeit freuen. Und dachte ich, wow, da gibt es wirklich noch Potenzial, dass wir da weitergehen, dass wir das Wort wieder nehmen, was da steht, hey, und es nehmen. Warum freuen wir uns dann nicht mehr? Ja, klar, wir haben woanders hingeschaut, wir haben auch falsch hingeguckt. Aber wenn man auf Jesus vor Gott, da ist Freude in Fülle. Also lasst uns auch wirklich auf Jesus schauen, ihn, ja, wirklich, Jesus ist schon unsere Nummer eins, also es gibt für uns nichts mehr anderes. Was auch schön war, bin ich Fahrrad gefahren und dann habe ich mich ein bisschen vertan und dachte, oh, das war doch nicht der Weg, wo ich fahren wollte. Aber Gott hat es wieder zugelassen. Sehe ich eine Frau am Straßenrand, an ihrem Haus mit dem Verband und dann bin ich da gleich abgestiegen, Hallöchen. Und ja, eben mit Sehne und Ding und habe dann für beten dürfen und sagen dürfen, eben wie Jesus sie lieb hat und so. Und dann dachte ich, das ist einfach stark, du bist immer unterwegs, hast immer was zu tun und so. Ich finde es echt schön, auch wenn man sich mal verfährt, auch da kommt, lässt ja Gott so zu, ne, dass wir dann eben für Menschen da sind. Und ja, da möchte ich auch ermutigen, Sprüche steht es auch, ich kriege es aber jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber wie wichtig es ist, dass wir wirklich mit den Menschen, wir haben da auch so eine Verantwortung, dass wir den Menschen sagen, eben, dass Jesus sie liebt und eben ihnen das Evangelium bringen. Das ist eigentlich schon auch sehr wichtig. Du hast es immer, in Sprüche steht es, dass die zu Tode geschleppten oder so, das sagen. Rette, die zum Tode geschleppt werden und die zur Schlachtbank hinwanken, oh, halte sie zurück. Ja, genau. Also, dass wir eine Verantwortung haben, dass die ja wirklich in Abgrund gehen, dass wir uns das immer so sehen und dass wir denen wirklich auch wirklich das Evangelium immer alle Zeit predigen. Da, wo der Werner Nachtigall da war und wir dieses Versprechen abgegeben haben, ne, also einmal in der Woche oder einmal im Monat oder so, jeder hat da vielleicht ein Versprechen abgegeben, gell? Und ich habe das jetzt wirklich eingehalten. Ich fand es stark, das geht wirklich, man ist dann viel aktiver und es macht wirklich Freude, wirklich. Und habe gedacht, aber Herr, ich will nicht in Leistung, ich will natürlich nicht in Leistung, sondern es soll immer aus dieser Liebe hervorkommen, Liebe zu den Menschen, aber auch diese Dringlichkeit, das sind wirklich, sobald ich jetzt wirklich eine Gelegenheit habe, ich halte da nichts mehr zurück. Das ist echt schön, also dass wir wirklich nichts mehr zurückhalten. Lasst es raus, dieses Leben, und ihr habt wirklich die Autorität gegen den Feind, er hat nichts mehr an uns und wir können wirklich Vollgas geben. In Jesu Namen. Amen. Ja, halte nichts mehr zurück. Weißt du, und um nichts zurückzuhalten, muss auch erstmal voll sein, weißt du. Du musst immer gefüllt sein, weißt du. Das habe ich, ist mir auch heute so aufgefallen. Irgendwie ist das Erste, was irgendwie immer angegriffen wird oder wo man irgendwie, wo es immer in dem Alltag oder so immer weg ist, ist am Vollwerden, am sich auffüllen, weißt du. Und weißt du, und es ist, glaube ich, auch, wenn du richtig voll bist, dann ist manchmal so, wenn ich richtig füllen lässt, dann ist manchmal das Gute, du siehst gar nicht mehr so weit selber, sondern dann kann dich der Herr führen. Wir sind am Wochenende wohin gefahren und das auf einmal so weißt. Sonnenschein wunderschön und auf einmal ging es da los. Regen, Hagel, alles Mögliche, hat nur der Schnee gefehlt. Und es war dann halt wirklich, irgendwann war es halt wirklich so, du hast nicht mehr nach vorne gesehen. Du hast also die Autos da vor uns, hatten dann Warnblinker an, dann hast du noch irgendwo dich orientieren können. Aber du hast sonst nichts mehr gesehen, die Scheibenwischer sind nicht mehr hinterhergekommen. Also war sogar ein bisschen, dann musst du vorsichtig sein, ist ja ein bisschen gefährlich. Aber weißt du, so ist es manchmal nicht, der Herr füllt auch, weißt du, du siehst es gar nicht so, weißt du, und deswegen sind, glaube ich, viele so schnell dabei, dass sie sagen, ja, braucht man nicht unbedingt, weil du siehst vielleicht nicht so den Sinn, okay, jetzt habe ich da ein bisschen gelacht, war ganz lustig, aber nein, weißt du, du musst gefüllt sein und dann weißt du vielleicht auch gar nicht mehr so genau, was du tust, aber weißt du, der Herr führt dich. Weißt du, du siehst noch die Leuchten vorne, wo du dich dran orientieren kannst, das Wichtige kriegst du noch mit, aber dann, weißt du, es ist manchmal, auch wenn ich hier predige, manchmal ist es fast besser. Also manchmal weiß ich sehr genau, was ich sagen will, manchmal weiß ich es gar nicht und oft, wenn ich es gar nicht weiß, ist es viel besser, weil dann, dann kommen so Sachen raus, dann kommen danach Leute auf dich so, ja, war voll stark, voll gut und ich so, ja, keine Ahnung. Aber weißt du, deswegen ist es, sag ich, ich manchmal besser, wenn du nicht so genau weißt, wo es hingeht, weil dann kann, weißt du, dann kann er dich führen, dann kann er das so ein bisschen lenken und deswegen, ja, einfach auch, aber weißt du, das ist, da brauchst du auch einfach so ein bisschen das, manchmal, es braucht mehr Mut. Also aus der Schule kenne ich es noch, das hat man immer genannt, den Mut zur Lücke. Hier ist immer, wenn du da warst, so ein bisschen, du hast nicht gelernt, aber du sagst, ja, wird schon irgendwie. Aber weißt du, da war es ja nicht gut, aber weißt du, bei Gott, du musst immer so ein bisschen, du musst manchmal auch irgendwie ihn reinlassen. Weißt du, du musst es zulassen, dass Gott mitmacht, dass Gott nicht nur mitmacht, sondern es komplett führt. Weißt du, dass natürlich, wenn Gott dich führt, dich auf was vorzubereiten oder einfach an deiner Arbeit du Dinge gelernt hast, dann sagst du nicht, okay, schalte jetzt meinen Kopf komplett aus und mach irgendwas. Nein, nein. Aber weißt du, du musst den Herrn dich führen lassen. Weißt du, das habe ich irgendwie kürzlich ja auch eine Predigt gehört, und da hat er einfach, weißt du, so simple Sachen gesagt wie nur, ja, frag doch einen Heiligen Geist, lad ihn doch ein und sag, hey, geh da mit mir rein, ich kann das nicht alleine, weißt du, das sind so die offensichtlichsten Sachen, aber wenn du es in deinem Alltag schmeißt, du das als erstes irgendwie raus, weil du denkst, ja, muss ich wieder alleine machen oder ich lese irgendeine Anleitung im Internet oder was weiß ich, alles, bis man dann irgendwann am Ende sagt, ja, okay, vielleicht weiß Jesus doch weiter. Aber also, es ist eigentlich so offensichtlich, aber weißt du, deswegen versucht der Feind es mit irgendwelchen Ablenkungen so zu attackieren, dass du irgendwie immer meinst, ja, ich muss es doch irgendwie alleine schaffen. Aber also Gott will da, er will in unserem Leben ein Teil von sein, er will wirklich das führen und er hat auch den besten Plan. Weißt du, und du kannst da voll alles ablegen, kannst es einfach echt loslassen und dich einfach echt richtig füllen lassen. Weißt du, ja, ist echt gut. Ja, und es ist einfach, bleib einfach drauf, weißt du, bleib einfach drin, weißt du, es ist so, auch wenn du, oder keine Ahnung, wenn dann so Sachen sind, wo du, so Ablenkungen in der Welt oder Dinge, wo du sagst, ja, das ist ja auch wichtig oder das muss ich ja machen, ich muss ja zur Arbeit gehen, ja, und da kann ich ja jetzt nicht ganze Zeit in Sprachen beten, ja, kannst du nicht, aber weißt du, so Sachen, wo du schnell trotzdem irgendwie, wo du trotzdem immer den Herrn einladen kannst, weißt du, du kannst an deiner Arbeitsstelle, kannst du den Herrn einladen und dann läuft es auch so besser. Dann kommt der Fleiß von ganz alleine. Dann ist es auch keine Anstrengung. Das ist auch so, weißt du, du kannst wirklich so, gibt ja auch, kennt meine Arbeit, so die Leute, wo du weißt, du guckst ihnen nur in die Augen und die du weißt, die wollen in 5 Jahren den Laden schmeißen. So. Aber weißt du, wenn du es, die machen das dann alles aus eigener Kraft. Weißt du, die müssen dann noch irgendwie Überstunden bis zum geht nicht mehr und sind immer erreichbar und was weiß ich, im Urlaub arbeiten sie auch noch. Aber weißt du, wenn du es mit dem Herrn machst, weißt du, dann kommt es aus ihm, weißt du, dann hast du einfach Lust an deine Arbeit, dann macht es einfach Spaß. Und dann sagst du einfach, oh, wenn irgendwie so eine so Faulheit oder irgend so ein, ach ja, jetzt erstmal langsam sich ein, dann sagst du, nee, ich mach das jetzt. Das, weißt du, dann kommt es einfach von ihm und dann ist es auch nicht anstrengend. Dann bist du danach nicht, oh, wann ist endlich wieder Urlaub, sondern dann läuft es einfach wie von selbst. Und weißt du, dann ist es auch nicht irgendwie in irgendeinem Ego, dass du irgendwie alle anderen wegdrücken musst und sagen musst, ja, ich muss ja mich gegen die anderen durchsetzen, sondern dann kommt es aus der Liebe heraus. Weißt du, es ist, aber weißt du, in so Sachen, weißt du, auch muss ja nicht nur Arbeit sein, wenn es deine persönlichen Beziehungen sind oder so, wo man so schnell vielleicht denkt, okay, das muss ich ja machen, das gehört ja dazu, ich muss ja auch, oder mein Haushalt, ich muss ja da, muss ich mich drum kümmern und das und das. Und irgendwann ist es dann ganz schnell so, dass du sagst, ja, okay, ich habe da noch 5 Minuten zum Beten am Ende vom Tag. Nein, weißt du, Gott will überall drin sein. Weißt du, wenn du deinen Haushalt machst, dann sing Lobpreis dabei. Oder wenn du zur Arbeit fährst, dann, weißt du, musst ja nicht im Auto dich zuschweigen lassen. Du kannst ja Lobpreis laufen lassen oder kannst eine Botschaft hören. Aber weißt du, es ist, wenn du es einfach zulässt, dann kannst du es wirklich schaffen, dass Gott immer in deinem, weißt du, dass du immer ziehst, dass du immer auf Zug bist. Weißt du, das ist, glaube ich, auch das, was Paulus meint mit betet alle Zeit. Weißt du, ich glaube, der hat jetzt auch nicht permanent irgendwie vor sich hin gebetet, sondern das heißt, er war immer angeschlossen. Weißt du, es ist immer ein Verbundensein. Weißt du, es ist einfach aus dieser Verbindung nicht rausgehen. Weißt du, einfach so wie der Pastor gesagt hat, bei der Waffenrüstung, die wir anziehen, sie nicht irgendwie abends wieder ablegen und sagen, so, jetzt war gut, sondern einfach anlassen, weißt du, einfach drin bleiben, weißt du, du bleibst einfach drin, weißt du, irgendwie haben wir immer so diesen Mindset von, ja, jetzt ist auch wieder Normalzeit oder so, ja, jetzt war Gottesdienst, jetzt war Zeit mit dem Herrn, es war gut, war stark und jetzt ist wieder normal, jetzt reden wir wieder über die weltlichen Dinge oder gehen wir wieder unserer Arbeit entgegen. Aber weißt du, es gibt dieses Hin und Her nicht. Es gibt nicht diese, okay, die Zeit ist für den Herrn und die Zeit ist für meinen Chef und die Zeit ist für meine Frau. Nein, es gibt einfach nur Zeit für den Herrn und daraus kommt dann alles. Weißt du, daraus gehst du dann an die Arbeit, daraus kommt dann alles hervor. Da musst du nicht irgendwie sagen, ja, das muss man so trennen und hier, sondern da bist du einfach drin, da bist du einfach angeschlossen. Ja, und dann, weißt du, dann ist auch egal, wenn Probleme kommen oder wenn Dinge kommen. Also das ist dann einfach nur eine weitere Herausforderung. Und der Arbeiter sagt immer, wenn du zu dem kommst und sagst, ja, wir haben da und da ein Problem, sagt er immer, nein, es gibt keine Probleme. Es gibt nur Herausforderungen, weißt du. Und weißt du, so ist es. Weißt du, so ist es auch mit uns. Weißt du, es gibt vielleicht mal herausfordernde Dinge. Aber weißt du, die sind auch, muss er auch wissen, die sind nur für deine Seele herausfordernd. Also es ist irgendwie, für deinen Geist ist nicht mal das herausfordernd. Der weiß schon, was Sache ist. Weißt du, Gott weiß schon, was Sache ist. Weißt du, es ist echt interessant, wenn du da drin gehst. Weißt du, manchmal passieren dann Dinge, die herausfordernd sind wo du denkst, oh, wie komme ich jetzt da noch raus? Aber wenn du wirklich im Geist sensibel bist, dann ist da einfach so eine Ruhe da. Du weißt irgendwie, hey, das wird sich schon wieder lösen, da wird schon eine Lösung kommen, das wird schon klappen, weil du einfach weißt, hey, du hast dieses innere Zeugnis, weißt du, der Geist in dir, der einfach zu dir spricht. Und weißt du, vielleicht weißt du nicht immer gleich die Lösung, vielleicht ist das Problem da und du weißt nicht die Lösung. Und wenn du einen Geist fragst, hörst du auch nicht die Stimme aus dem Himmel, die sagt, okay, da ist so und so. Aber du weißt, da ist eine Lösung. Du weißt, und dass es zur rechten Zeit kommen wird. Und weißt du, dann hast du diese Ruhe, diesen Frieden. Und dann kannst du einfach loslassen. Und dann ist es vielleicht in der Seele immer noch herausfordernd und ist auch immer wieder herausfordernd, dann einfach zu sagen, okay, ich vertraue jetzt. Aber es ist möglich. Und weißt du, Gott will, dass wir so leben. Weißt du, das hat er für uns. Weißt du, es ist vielleicht immer herausfordernd, aber es ist trotzdem nicht schwer, wenn du es so machst, weil es einfach... Ja, weil es einfach von ihm geführt ist. Genau. Amen. Gott ist gut, oder? Gott ist gut. Gott ist gut. Gott ist gut. Ja. Das ist einfach gut, ne? Manchmal habe ich so gedacht, ja, meine Güte, wo hat dann das her, der Josua? Von mir hat er das nicht, ne? Er hat ja mal ein Buch geschrieben, ich hab mal versucht, das zu lesen, aber im ersten Drittel habe ich es aufgegeben. Ich dachte, ich kapiere das nicht. Ne? Aber wenn du dann siehst, dass er nicht so ganz aus der Art geschlagen ist, also wenn der Vater ein Säufer ist, ist der Sohn auch ein Säufer, ja. Das ist einfach klasse. Das gefällt mir gut. Also nur nebenbei, ja. Ja, das macht mich stolz, danke. Ich habe jetzt so seit circa einem Vierteljahr habe ich regelmäßig so 2 bis 3 Mal in der Woche die schlimmsten Tage meines Lebens und es wird immer noch schlimmer, ja, und nee, ich spreche es nicht, aber das ist ja manchmal so, ne? Gott sagt immer zu mir, lern doch das zu genießen, ne? Und das ist genauso, wie es die Pastorin Irina gesagt hat, mit dieser Mücke und mit diesem Elefanten, das sieht nur so aus wie so ein schlimmster Tag deines Lebens, weißt du, wie... Also wenn du denkst, es geht überhaupt keinen Tag mehr weiter, ne? Ich kann keinen Tag mehr weiter. Und Gott sagt, bleib einfach stehen und lerne es zu genießen. Du musst einfach lernen, dein Leben zu genießen. Du kannst nicht warten bis zur Rente oder so, ne? Oder bis keine Ahnung was. Du musst heute anfangen. Heute, jetzt in dieser Stunde kannst du dich entscheiden. Ab heute 8 Uhr, 20 Uhr 50, ja. Ab 20 Uhr 50 am 15. August fange ich an, mein Leben zu genießen. Ich lasse mir nicht eine schlechte Minute mehr machen. Ich lerne es zu genießen. Ob sich mein Körper so fühlt, ob sich mein Hirn so anfühlt, ob sich meine Umgebung so anfühlt, ja. Aber ich genieße mein Leben, ja, weil ich habe eins erkannt, Gott ist gut. Bei uns im Wohnzimmer hängt das, ich weiß nicht, aus dem Römerbrief, wenn Gott für dich ist, wer sollte gegen dich sein, weißt du? Und allein das reicht völlig aus, damit du dein Leben genießen kannst. Weil das sagte man immer, was kann denn dir irgendwer tun, wenn ich doch für dich bin, ja? Was kann dir irgendwer machen, wenn ich doch für dich bin, ja? Was kann irgendwas dir machen, wenn doch Gott für dich ist, ja? Ja, Es kann dir doch überhaupt nichts mehr passieren. Und wenn dir was passiert, dann passiert was. Du kommst ja eh nur zum Herrn, ja. Also du bist schneller beim Herrn. Also ich meine, wenn was wirklich Schlimmes passiert, bist du beim Herrn. Also was kann dir eigentlich passieren? Es kann dir nichts passieren. Also kannst du doch mit der gleichen Energie, mit der du dich ängstigen lässt, mit der gleichen Energie, mit der du den Teufel anschaust oder die Umstände anschaust, mit der gleichen Energie kannst du dich doch einfach freuen, ja. Du kannst dich einfach freuen. Du kannst dich einfach freuen, weißt du. Und du kannst dich einfach freuen, ja. Und dann kannst du dich noch mehr freuen, ja. Ich hab erst gestern zu Gott gesagt, wie soll das gehen mit dem Freuen, wenn das alles jetzt gerade heute so schlimm ist. Freu dich einfach, ja, lern das zu genießen, ja. Und der nächste Tag ist wieder völlig anders, weißt du, weil es heißt nämlich, wenn du dem Teufel widerstehst, und was heißt widerstehen, bleibst einfach mal stehen, ja. Du lässt dich nicht in irgendwelche Aktionen hineinpressen oder in irgendwelche Ängste hineinpressen, du sagst einfach, Gott ist gut, ja. Oder was auch ein gutes Gebet ist, Jesus ist größer, das ist auch klasse. Jesus ist größer, weißt du, wenn du deine ganzen Probleme anguckst, Jesus ist größer, das ist überhaupt, das ist superer, das ist noch viel superer, ne? Jesus ist größer, ja, als deine ganzen Probleme, ja. Jesus ist einfach wirklich größer, ja. Größer, ja. Größer, sag mal, Jesus ist größer. Und er ist noch viel größer, ja, noch viel größer, ja. Ja, also, das, ja. Was kann dir passieren? Gott hat die ganze Welt geschaffen. Der hat den ganzen Kosmos geschaffen, die ganzen Milchstraßen und Galaxien und weiß der Geier was noch. Der Josu weiß es und der Pastor Georg weiß auch was alles. Ja, Meteoriten und keine Ahnung was. Aber Gott ist größer, ja. Und der Teufel. Der Teufel, was er halt gut kann, der ist sich aufblustern, wie die Pastorin gesagt hat, und lügen halt, weißt du, er lügt dir das Blaue vom Himmel runter, ja. Der lügt einfach nur, der ist ein Lüger und Betrüger und der will deine Beziehung kaputt machen, der will dir einen schlechten Tag machen, der will, dass du vor allen Dingen Gott nicht mehr vertraust, weißt du. Und letztendlich ist doch das, was uns zur Ruhe bringt, ihm zu vertrauen, Gott, du bist gut, deine Wege sind einfach erste Sahne, ja, du hast einen guten Plan für mein Leben, ja, dein Frieden ist so gewaltig, ja, weißt du, wenn du seinen Frieden, der kommt dann nämlich, wenn du Gott vertraust, da kommt sein Frieden, merkst du, wie sein Frieden jetzt einfach fällt, ja, der legt sich über dich, weißt du, und da kommt alles zur Ruhe, da kommen deine ganzen Gedanken zur Ruhe, deine ganzen Sorgen werden tatsächlich so groß, wie sie in Wirklichkeit sind, ja. Und du siehst endlich klar, ja. Und es hat ganz viel mit dem Trinken zu tun, weißt du. Ich meine, warum trinken Alkoholiker Alkohol, ja, um einfach die Sorgen zu vergessen und um einfach abzuschalten, ja. Und warum trinken die Gläubigen vom Heiligen Geist, ja? Um einfach klar zu sehen. Du musst einfach klar sehen, ja? Also, weißt du, das ist anders als in der Welt, wenn du im Geist betrunken bist, ja? Und das haben sie gesagt von den, da, bei der Pfingstausgießung, ja? Die sind doch alle betrunken. Das ist erst die dritte Stunde, ja? Das war morgens um neun, ja? Morgens um neun waren die Jünger schon betrunken, ja? Waren die schon betrunken? Ja, warum waren sie betrunken? Damit sie endlich klar sehen, ja? Wenn du Alkohol trinkst, dann wirst du betrunken und siehst dann irgendwie nicht mehr klar. Aber wenn du vom Heiligen Geist voll wirst, da hier, ihr seid aber auch Schluckschwächte, ja. Bei euch gefällt es mir. Und weißt du, früher da wo ich mich bekehrt habe, da war so diese Lehre mit der stillen Zeit und du musst so und so viel beten und so viel Lobpreis machen und so viel Bibel lesen. Und das hat mich mal so gequält, weil ich habe keine Lust gehabt, irgendwas zu machen, ja. Und jetzt habe ich festgestellt, ich brauche mich nur hinzusetzen, Herr, Heiliger Geist, ich brauche dich, ja. Ich brauche dich, ich will heute voll sein, ich will wirklich gefüllt sein. Ohne deine Herrlichkeit, ohne deine Gegenwart gehe ich nicht aus diesem Haus raus heute, ja. Und das ist eine Entscheidung, das ist eine gute Entscheidung. Wenn du morgens entscheidest, ohne dich, Herr, gehe ich nirgendwo hin heute, ja. Das hat der Moses schon entschieden. Ohne dich gehe ich nirgendwo hin, weißt du. Da kommt seine Kraft morgens, ja. Und weißt du, der Witz ist, du fängst von ganz alleine an, Lobpreis zu machen, ja. Ohne dass dir irgendwer sagt, was du tun sollst. Du fängst von ganz alleine an zu beten, bist einfach mit Gott zusammen, weil Gott ist nämlich kein Religiöser. Gott ist einfach gut. Gott ist gut, weißt du, und er gibt dir die Kraft zu allem. Ja, das sagen wir, er gibt dir die Kraft zu allem. Er gibt dir die Kraft zum Leben, er gibt dir die Kraft zum Sein, er gibt dir die Kraft zum Siegen, er gibt dir die Kraft zum Stehen, er gibt dir die Kraft zum Weitergehen, er gibt dir die Kraft... Ich glaube, hier drüben ist auch noch ein bisschen was dringender. Da müsst ihr euch ein Beispiel nehmen, da hier. Ihr könnt ja mal da was rüberschieben, ja. Genau. Und wenn du sagst, Herr, ich kann mich nicht freuen, weißt du, werd einfach voll mit seiner Gegenwart, weißt du. Vor ihm ist Freude die Fülle. Vor seinem Thron ist Freude die Fülle. Vor seinem Thron ist Freude die Fülle. Vor seinem Thron ist es einfach gut, weißt du, in seiner Gegenwart, weißt du. Und ich sag dir, Gott macht keine religiösen Spielchen, weißt du. Es gibt wirklich Party im Himmel, ja. Party, Party, Party. Und die Christen müssen das lernen zu feiern und Gott zu genießen. Weißt du, wenn du Gott genießt, dann macht das Leben als Christ plötzlich Spaß, ja. Darf man das sagen, ne? Darf man das sagen? Das Leben macht einfach Spaß. Ja, mit Jesus macht es einfach Spaß, ja. Jetzt weiß ich, was dir Spaß macht, ja. Es macht einfach Spaß, weißt du. Du gehst raus und das Leben als Christ macht einfach Spaß, ja. Macht einfach Spaß, ja. Weil du in seiner Gegenwart einfach leben darfst. Amen. Da gibt es irgend so ein Lied, ich habe Spaß, ich kann bloß jetzt die Melodie leider nicht. Ich habe Spaß. Weißt du, mit Jesus zu leben ist kein langweiliges Leben, sondern es ist wirklich ein Leben voller Abenteuer und auch voller Freude und voller Spaß. Weil Jesus ist gekommen, damit wir Leben haben. Und wenn wir leben, dann dürfen wir uns auch freuen, dann dürfen wir uns auch Spaß haben. Weißt du, wir haben seine Freude. Ja, wir haben Spaß, weil wir glücklich sind in unserem Herrn. Wir lachen nicht über irgendwelche blöden Witze oder so, sondern wir sind einfach glücklich. Wir sind... Ja, das ist Freiheit. Wir brauchen keine blöden Witze. Weißt du, das ist Freiheit, das kommt mir gerade. Wir brauchen keine blöden Witze, um lachen zu können. Sondern unser Glück ist Jesus, weil er in uns lebt. Und wir erkennen ihn immer tiefer. Weißt du, und das macht uns immer, immer glücklicher. Ich habe im Lobpreis gesehen, da waren plötzlich Berge, aber ich war wie ein Riese. Das war so cool. Die Berge waren praktisch bis hierher. Ja. Und ich bin einfach durch diese Berge gelaufen. Und weißt du, was passiert ist? Die Berge mussten weichen. Wir feiern, weißt du, wir feiern unseren Sieg in Jesus. Und dann habe ich noch mal ein Bild gesehen. Da waren wieder Berge. Und in dem Moment waren wir in der Anbetung. Und weißt du, was passiert ist mit den Bergen, als wir angebetet haben? Dann wurden die Spitzen wie so Gummi. Ja, die Spitzen wurden wie Gummi und haben sich einfach gebogen. Also der Berg hat sich gebeugt, während wir Jesus angebetet haben. Und wenn was aus Gummi ist, das kannst du ja einfach so weckigen. Das hat ja kein, ist ja nicht mehr stabil, hat ja keinen Stand. Weißt du, und da wird mir wieder einmal so klar, die Lösung liegt einfach darin, dass wir Jesus anschauen, dass wir nach dem Reich Gottes trachten. Er hat gesagt, er fügt uns alles hinzu, wenn wir nach seinem Reich trachten. Und es ist ja eigentlich einfach, wenn Jesus uns sagt, wir sollen nach seinem Reich trachten. Das ist unser einziger Job hier auf der Erde, dass wir einfach stehen und nach Jesus schauen, auf ihn schauen, seinen Verheißungen glauben, ihm vertrauen, stehen wie ein Fels. Du stehst ja auch auf dem Fels, Jesus Christus, und uns nicht immer rausbringen lassen. Das ist das Einzige, was wir machen müssen. Weißt du, es ist nicht kompliziert, es ist einfach. Gott hat es uns einfach gemacht. Wir brauchen nur eines zu tun. Eines. Auf unseren Herrn zu schauen. Ihn anzubeten. Ihn zu loben und ihn zu preisen. Und aus der Gemeinschaft mit ihm kommt alles andere hervor. So wie die Manuela gesagt hat, der Fleiß, die Freude, die Liebe, Gehorsam, Unterordnung, willig sein zu dienen, willig sein zu gehorchen, Freude am Bibellesen, Freude daran zu beten, in neuen Sprachen zu sprechen. Freude daran, das Reich Gottes auf die Erde zu bringen, anderen Menschen das Evangelium zu bringen. Weißt du, es ist nicht kompliziert, es ist einfach. Und diese Einfachheit, die erfüllt mich so mit Freude, das macht mich so glücklich, weil ich einfach so sein darf, wie ich bin, so wie mich mein Gott gemacht hat und in ihm und aus ihm heraus leben darf. Weil ich nichts Kompliziertes machen muss, weil ich nicht auf den Knien herumrobben muss, weil ich nicht jeden Tag muss, damit ich ein guter Christ bin, 3 Stunden in der Bibel lesen, weil ich nicht ernst sein muss und so fromm tun muss. Ich muss nichts so tun. Ich bin fromm, weil ich einfach glaube. Ich glaube, weißt du, ich glaube. Und wenn du glaubst, bist du fromm. Aber nicht nach dieser religiösen Art, sondern einfach nach dieser Art Jesu. Jesus war auch fromm, aber er war nicht religiös. Er musste nicht zeigen, schau her, wie heilig ich bin und du bist so ein armer Sünder. Ich bin über dir, stehe über dir. Weißt du, wir müssen das nicht zeigen, sondern Jesus strahlt aus uns hervor. Wir vergessen uns, wir vergessen unser Fleisch. Es wird immer weniger, es wird immer mehr gekreuzigt. Das ist auch cool. Weil weißt du, wenn du in der Gegenwart Gottes lebst, in Gemeinschaft bist mit ihm, dann willst du nichts anderes, als dass dein Fleisch gekreuzigt wird, dass all diese Dinge, wo da nicht da sind, wo gar nicht zu dir gehören, dass sie weggehen. Aber du kannst es nicht selber aus dir verbringen, sondern das muss auch dein Herr machen. Und dann wird es einfach und leicht. Dann freust du dich, wenn es in deiner Seele piekst, wenn da wieder was abgesäbelt wird, wenn da was geschnitten wird, weil du weißt, wenn du da durchgehst, dann ist der Sieg da. Dann bist du wieder noch ein Stückchen mehr wie Jesus. Weißt du, alles, wirklich alles kommt aus der Gemeinschaft mit ihm. Alles, alles. Wir können nichts aus uns selber verbringen. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, egal was für ein Umstand gerade in deinem Leben ist, egal was gerade los ist, egal welcher Berg sich vielleicht gerade auftürmen möchte, völlig egal. Unser Haupt ist Jesus. Auf ihn schauen wir, auf ihn glauben wir. Oh, weißt du, ich beginne gerade wieder neue Bibelverse auswendig zu lernen und ich bin so gesegnet dadurch. Weil Gott schließt sein Wort, wenn du das laut immer wiederholst, das erschließt sich nochmal in einer ganz neuen Art und Weise, in einer tieferen Art und Weise und du wirst dann wieder glücklich, weil du wieder neue Dinge einfach, weil du neue Dinge einfach erkennst. Und weißt du, er sagt, kein Wort von ihm kommt leer zurück. Das heißt, es ist unsere Sicherheit, wenn wir im Namen Jesu proklamieren, wenn wir sprechen, wenn wir seinen Verheißungen glauben, wenn wir nichts anderes sehen als sein Wort, als Jesus, dann haben die Umstände keine Chance. Dann müssen sie weichen. Dann gehst du als Riese über die Berge und zertrittst die Berge. Oder die Berge, die bespitzen werden wie Gummi und du kickst sie einfach weg. Weißt du, das ist das Ganze in Anführungszeichen Geheimnis. Sei ausgerichtet auf ihn. Ausgerichtet auf Jesus. Er ist die Lösung. Er hat dich erlöst. Und du als von neuem geborener Sohn und Tochter Gottes hast ein Anrecht darauf, dieses erlöste Leben zu leben. Du brauchst dich nicht mehr zu knechten lassen. Die Knechtschaft ist vorbei, sondern du bist ein Sohn Gottes und eine Tochter Gottes. Und du darfst leben in seiner Gegenwart, in seiner Freude. Du darfst Spaß haben, du darfst jubeln, du darfst rennen, du darfst springen, du darfst tanzen, ja! Ja, ja, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, Amen. Juhu. Wir haben heute gesungen, Jesus Christus lebt und er regiert in Ewigkeit. Und Jesus Christus lebt und zwar... Jesus Christus lebt hier und jetzt in dir, in deinem Herzen. Ja. Und deshalb, ich habe es am Anfang gelesen, bewahre dein Herz vor allem anderen. Weißt du, vor allem, was zu bewahren ist, bewahre dein Herz. Du musst auch dein Leben nicht bewahren, weil das Leben kommt aus dem Herzen. Und wenn wir, so wie heute, das Wort in unser Herz fallen lassen, dann steigt dieser Glaube, dieses Leben, diese Liebe zu Jesus, die steigt an, die schwillt an und der lebendige Jesus wird einfach stärker in uns. Stärker, stärker. Und es ist so wichtig, gerade jetzt in dieser Zeit, wo so viel Böses einfach aufsteht, sich aufblustert. Es ist nämlich wirklich so. Und manchmal reicht diese Stecknadel, aber manchmal, wenn wir zu lange zusehen, da brauchen wir eine Stricknadel. Und wir brauchen dieses Herz, das ist ein starkes Herz, ein starkes Herz, zu stehen und zu glauben, weißt du, die Liebe, Oh, der Liebe zu glauben einfach. Oh. Oh. Es ist so wichtig, weißt du? Auch manchmal, wenn wir was verpassen, dann kommt so schnell Verdammnis. Und wenn man da nicht schnell diese Stecknadel nimmt, dann braucht man wieder diese Stricknadel. Und es ist besser mit der Stecknadel. Das geht viel einfacher, weil wir wissen, nee, die Liebe in mir, Jesus Christus, das Wort, verdammt mich niemals. Niemals. Also, Stecknadel. Und es verpufft. Und wir brauchen einfach dieses starke Herz, diese Liebe in uns, einfach gefüllt von der Liebe, stark durch die Liebe. Weißt du, stark durch die Liebe. Stark gibt es nicht durch irgendwas, weil wir tun Böses mit Gutem überwinden und gut ist immer Liebe. Und Liebe ist einfach das Stärkste. Und deshalb, wow, danke für das Wort. Danke für jedes einzelne Wort, das wir heute gehört haben, das uns gestärkt hat in der Liebe, gestärkt in Jesus Christus, dass wir gestärkt hinausgehen dürfen, mit starkem Herzen, mit starken Sinnen. Weißt du, es ist einfach Leben, das aus uns strahlt, ein starkes Leben. Kein Leben, das beim nächsten Schritt schon wieder, starkes Leben, Jesus Christus, der Fokus auf Jesus Christus. Er ist das Leben, er ist die Liebe, er und nochmal er. Weißt du, alles ist aus ihm, durch ihn und zu ihm hin. Aus ihm, durch ihn und zu ihm hin. Durch uns durch, weißt du, weil er in unserem Herzen ist. Und wir müssen wissen, er ist es. Er ist es in uns. Stark, stark, stark. Sei mutig und stark. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Da habe ich folgendes Wort. Epheser 3, Vers 14 heißt es. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Da passiert nämlich die Stärke. Da passiert die Stärkung, besser gesagt. Da setzt die Kraft an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Halleluja. Ihr Lieben, wer von euch möchte erfüllt mit der ganzen Fülle Gottes leben? Halleluja. Er sagt hier den Weg. Es beginnt damit, dass wir uns stärken lassen durch seinen Geist an unserem inneren Menschen. Wir haben es heute schon ein paar Mal gehört, wie wichtig es ist, dass wir unser Herz bewahren, dass es in unserem inneren Menschen ansetzt. Weil nur mit deinem inneren Menschen bist du entweder stark oder schwach. Dein äußerer Mensch kann stark sein, dein innerer kann trotzdem schwach sein. Dein äußerer Mensch kann schwach sein, aber dein innerer kann trotzdem stark sein. Halleluja. Ja, und der Plan Gottes ist, dass dein innerer Mensch immer stark ist, in jeder Situation. Egal wie stark die Umstände sein mögen. Johannes sagt, der in euch ist, ist größer oder stärker als der in der Welt ist. Entscheidend ist, dass du auf dieser Wahrheit stehst. Entscheidend ist, dass du mit dieser Wahrheit gestärkt bist. Entscheidend ist, dass du mit dieser Wahrheit erfüllt bist. Entscheidend ist, dass du mit diesem Bewusstsein erfüllt bist. Jawohl, der Stärkste lebt in mir. Der ist stärker als jeder Umstand. Der ist stärker auch als jeder Geist, der gegen mich kommt. Jede Herausforderung, weißt du? Keiner von uns kann sagen, dass wenn bestimmte Herausforderungen, es kommt immer nur auf die Herausforderung an, wenn bestimmte Herausforderungen in unserem Leben kommen, dass wir dann immer sofort wissen, was wir zu tun haben und dass wir dann immer so sagen, ach ja, kratzt mich gar nicht oder so irgendwas. Oder wer von euch kann das sagen? Ich meine, es muss nur was Neues mal kommen, Der Feind lässt sich halt immer auch mal wieder ein bisschen was Neues einfallen. Das ist ja auch nicht ganz blöd, wenn er immer mit dem Gleichen kommt. Da sagst du, ja, kenne ich schon. Lächelst du nur müde. Aber ja, aber dann bringt er was Neues. Und du hast in dem Moment nicht den Plan, aha, ja genau, da habe ich jetzt den Plan XYZ, wie ich da jetzt wieder drüber komme und wie ich da die Oberhand behalte und wie ich da den Sieg habe und wie das alles funktioniert. Hast du nicht unbedingt in deinem Verstand. Aber ich sag dir, was du haben kannst. Du kannst, weil du das Wort Gottes kennst, die Gewissheit haben, dass der, der in dir ist, stärker ist, definitiv. Und dass, wenn du dich auf die Stärke deines inneren Menschen, sprich auf Jesus in dir konzentrierst, dann wird die Lösung kommen. Auch wenn du sie nicht gleich siehst, auch wenn du erst nach Luft stapfst und sagst, was mache ich jetzt? Verstehst du? Aber das Nächste ist, du machst dir bewusst, hey, Moment mal, Jesus lebt in mir. Er hat die Lösung. Ich sehe sie vielleicht jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich weiß nicht, wie Gott mich da wieder raushaut aus der Sache. Ja? Ja, wie von euch haben das schon erlebt? Na, du gesagt, oh, ich weiß auch nicht, wie das jetzt noch gehen soll. Aber weißt du, du entscheidest dich, nicht auf das zu schauen und auf das zu vertrauen, was du siehst oder auf deine eigenen Fähigkeiten oder auf das, was du dir überlegen kannst, sondern du entscheidest dich einfach zu vertrauen und zu sagen, jawohl, er gibt mir die Kraft, gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Sein Geist stärkt meinen inneren Menschen. Halleluja. Nicht durch Heer, nicht durch Kraft, sondern durch seinen Geist. Und vielleicht ist dein Verstand im ersten Moment nicht klar, was jetzt Gott tut. Verstehst du? Aber eins muss dir klar sein. Er will dich immer neu stärken an deinem inneren Menschen. Er wird dich immer neu stärken an deinem inneren Menschen, wenn du dich auf sein Wort stellst. Er wird dir immer neu seine Stärke geben. Und wie sieht es aus? Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Also einfach, dass wir erfüllt sind mit Jesus, mit anderen Worten. Also Jesus hat nicht umsonst gesagt, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu rauben und zu verderben. Ich aber bin gekommen, dass sie Leben haben und es im Überfluss haben. Weißt du, Jesus ist, das muss uns auch klar sein, Jesus ist nicht nur gekommen, so nach dem Motto, okay, ich bin jetzt gekommen und hallo, hier ist jetzt das Leben im Überfluss. Sondern er hat gesagt, wenn er sagt, ich bin gekommen, dass sie Leben im Überfluss haben, dann meint er damit, er selber ist gekommen und damit das Leben im Überfluss. Er ist nämlich das Leben im Überfluss. Und dieses Leben kann dir niemand nehmen, weil dieses Leben ist in dir. Das hat mit den Umständen gar nichts zu tun. Das hat mit deinen äußeren Umständen gar nichts zu tun. Das Leben im Überfluss, von dem Jesus spricht, hat mit den äußeren Umständen gar nichts zu tun, sondern es ist er. Er ist gekommen. Wo ist er hingekommen? Ja, genau. Das war gut. Halleluja. Donai. Es war schwäbisch, aber es war richtig. Donai, für alle Hochdeutschen, da hinein. Ja. Und jetzt ist er da, Hanne. Ja? Er ist Donai gekommen und jetzt ist er da, Hanne. Für alle Hochdeutschen, er ist da hineingekommen und jetzt ist er da drin. Amen. Und indem er in dich hineingekommen ist, ist das Leben im Überfluss in dich hineingekommen. Und deswegen sagt Paulus, alles was notwendig ist, ist, dass wir einfach in Liebe gewurzelt und gegründet sind. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. In wessen Herz hier wohnt Christus? Okay, somit können wir in Liebe, in seiner Liebe, nämlich gewurzelt und gegründet sein. Und damit sind wir imstande, mit allen Heiligen, also mit all denen um uns herum, alle gemeinsam, können wir völlig erfassen, was die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe und erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Das ist immer das Geniale. Weißt du, ich liebe das, dass seine Liebe unsere Erkenntnis übersteigt. Also das ist das Gleiche wie, oder ein anderer Bereich, wie wenn er sagt, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Weißt du, alles, was Gott betrifft, übersteigt immer unsere Gedanken. Das heißt, du brauchst gar nicht beunruhigt sein, wenn deine Gedanken in vielleicht meiner bestimmten Situation gar nicht so raffen, wie das gehen soll. Oder wenn du dich überfordert fühlst, das macht gar nichts. Verstehst du? Weil dann fängt er ja an. Seine Gedanken sind höher als deine Gedanken. Seine Liebe übersteigt deine Vorstellung. Weißt du, er hat gar nie gesagt, dass du dir immer vorstellen können sollst, wie jetzt seine Liebe sich in deinem Leben durchsetzt und wie er das alles macht. Sondern alles, was er will, ist, dass du glaubst, dass seine Liebe einfach stärker ist. Und dass damit seine Liebe am Ende immer den perfekten Plan durchbringt, den du gar nicht so genau siehst. Also deswegen sind Menschen eigentlich ziemlich dumm. Und es ist manchmal so, am Anfang unseres Christseins sind wir manchmal ziemlich dumm, wo wir dann einfach sagen, okay, Herr, hier ist mein Plan, segne meinen Plan. Also Gott ist so gnädig und so gut, dass er manchmal sogar unsere Pläne segnet. Aber mit der Zeit, je länger wir mit Jesus gehen, umso mehr merken wir, es ist noch viel besser, wenn wir einfach seinen Plan hervorkommen lassen und ohne dass wir zwischendurch immer genau verstehen, wie das jetzt läuft und wie das am Ende rauskommt und wie das jetzt wieder wird. Und wenn du zwischendurch, weißt du, ich muss sagen, eigentlich seitdem ich Jesus nachfolge, so seit gut 30 Jahren, oder ich sage mal so, seitdem ich Jesus so nachfolge, dass ich mich entschieden habe, dass sein Plan mein Plan sein sollte und nicht mein Plan sein Plan. Also seitdem komme ich mir eigentlich immer wieder eigentlich, ja, in gewisser Hinsicht permanent irgendwie so vor wie einer, der irgendwie durch so einen Tunnel schwimmt und nicht so genau weiß, wo es lang geht. Was? Der Pastor weiß nicht, wo es lang geht. Hilfe. Ja, aber das, weißt du, das ist unser Lebensstil. Bill Johnson hat es mal gesagt, der hat mir gesagt, ja, die Realität ist, wir wissen alle nicht, was wir tun. Verstehst du? Aber da ist was ganz Tiefes drin. Das ist das Leben im Glauben. Das andere, wo du alles an dem richtigen Platz hast und du hast das dahin sortiert und das dahin und das passt und das passt und so ist das alles, das ist gar kein Leben im Glauben. Das ist immer noch das Leben in deinem Plan. Aber das Leben in seinem Plan ist tatsächlich, okay, ich schwimme und ich schau mal, was da so kommt. Also so wie Tiefseetaucher. Ja, mal gucken, was um die nächste Ecke kommt. Oh, ein wunderschöner, orangefarben gestreifter, wunderbarer Fisch ist um die nächste Ecke. Und dann schaust du um die nächste Ecke. Oh, ein böser Hai schaut mich an. Aber du weißt, du bist geführt vom Heiligen Geist. Gott hat die Kontrolle über dein Leben und er weiß, was er tut. Sag mal, Gott weiß, was er tut. Sag mal, ich weiß nicht, was er tut, aber er weiß, was er tut. Sag mal, ich weiß nicht, was ich tue, aber er weiß, was ich tue. Was er durch mich tut. Amen. Also deswegen ist das Leben im Glauben so spannend. Und weißt du, den wirklichen Plan erkennst du eigentlich immer rückwirkend. Und dann ist schön, weißt du, dann kannst du es anschauen und kannst sagen, wow, wie Gott es gemacht hat, Hammer. Aber weißt du, während sich der Plan entfaltet, schwimmst du. Ich weiß nicht so genau, was ich tue, aber Gott ist in Kontrolle, ich vertraue ihm. Sein Geist stärkt mich am inneren Menschen, seine Kraft in mir ist mächtig. Es kommt alles so, wie es kommen muss von Gott her, weil ich vertraue ihm. Seine Gedanken sind nicht meine Gedanken, sind viel höher. Seine Liebe übersteigt meine Erkenntnis. Also irgendwann musst du aufgeben, alles erkennen zu wollen. Je länger du mit Gott gehst, umso mehr merkst du, wie wenig du erkennst. Jedes Jahr weiß ich ein bisschen mehr, wie wenig ich erkannt habe. Das ist so und das ist, also das ist ein guter Zustand. Halleluja. Weißt du, weil vorher manche so erschreckt geguckt haben, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, was ich tue oder so, oder ich weiß nicht, wo es lang geht. Ich würde dir empfehlen, keinem Pastor zu folgen, der glaubt, dass er immer weiß, wo es lang geht. Und er lebt nicht im Geist, er lebt in seinem eigenen Verstand, er lebt in seiner eigenen Fähigkeit, er lebt in seiner eigenen Kraft. Verstehst du? Da ist keine geistliche Führung, weil die geistliche Führung, die ist, übersteigt deinen Verstand. Die geistliche Führung übersteigt dein Verständnis. Die geistliche Führung übersteigt in dem Moment, wo du geführt bist, 100% das, was dein natürlicher Mensch verstehen kann. Hinterher, wenn du geführt warst, schaust du zurück und sagst, ah, stimmt, so, das macht ja Sinn. Aber während du drin bist, vertraust du. Amen. Das nennt man Leben im Glauben. Halleluja. Alles andere nicht. Ich meine, wer versteht, wie es möglich ist, dass Wasser trägt, wenn du drauf läufst? Niemand versteht es. Während du läufst, verstehst du es auch nicht. Und wenn du anfängst zu denken, so wie Petrus, dann fängst du an zu sinken. Genau das ist das Problem. Das ist manchmal unser Problem. Wir denken noch zu viel. Aber sag mal zu deinem Nachbarn, du denkst immer weniger. Und du vertraust immer mehr. Und nur, dass du mich nicht falsch verstehst oder die am Livestream oder wie auch immer, Jose hat es ja vorher gesagt, das heißt nicht, dass du deinen Verstand nicht gebrauchen kannst für deine Arbeit oder für die Dinge, die du in deinem täglichen Leben tust. Aber wenn es um die Dinge Gottes geht, ist es besser zu vertrauen, als zu verstehen. Und echtes Vertrauen, ehrlich, ganz ehrlich gesagt, echtes Vertrauen ist immer nur da, wo man nicht versteht. Sonst ist ja kein Vertrauen. Ja, wenn ich eh alles verstehe, dann muss ich ja nicht mehr vertrauen. Also wird Gott von uns erwarten, dass wir vertrauen, obwohl wir es nicht verstehen. Weil sonst ist gar kein Vertrauen. Du sagst, naja, du verstehst ja eh alles, du weißt ja eh alles. Ja, genau, das ist der Plan, der Herr segnet meine Pläne. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. In 5 Jahren bin ich da. Ich weiß nur, als ich angefangen habe als Pastor, ganz am Anfang habe ich einen Plan gemacht, so in 1 Jahr sind wir da, in 2 Jahren sind wir da, in 3 Jahren da, in 4 Jahren da, in 5 Jahren da. Alles mit Zahlen und alles schön, wunderbar. Alles, das war super, der Plan war genial. Ja. Hat nur nicht funktioniert. Kam alles ganz anders. Aber weißt du, hast vorher auch gehört, du musst lernen, dieses manchmal für deine Seele fast wie dunkle, also nicht dunkle im negativen Sinn, sondern eben einfach undurchsichtige zu genießen. Gott ist anders. Gott ist anders als wir. Seine Wege sind nicht unsere Wege. Halleluja. Aber seine Wege sind die besten. Uiuiuiui. Die allerbesten. Er weiß genau, was er tut. Und deswegen ist es an uns, seinen Wegen zu vertrauen. Seinen perfekten Wegen. Halleluja. Wie von euch sind wirklich bereit, Gott zu vertrauen? Okay, dann lass uns mal zusammen aufstehen und lass uns einfach mal bewusst, ganz bewusst, einen Schritt aus dem oder weg von dem Weg des eigenen Verstehens zu gehen. Raus aus dem, weißt du, raus aus dem sicheren Grund, wo du es verstehst, wo du es einordnen kannst. Verstehst du? Wo du sagen kannst, ja, das kann ich jetzt voll einordnen, wie das hier geht. Das kann ich voll einordnen, was hier läuft. Das ist ja ganz klare Sache. Ja? Da trittst du jetzt einfach mal raus und sagst, okay, jetzt gehe ich in eine andere Dimension. Halleluja. Jetzt gehe ich auf den Weg des Glaubens. Jetzt gehe ich auf den Weg, wo ich Gott vertraue, auch wenn ich nicht verstehe. Und jetzt triffst du noch eine Entscheidung. Jetzt triffst du nämlich die Entscheidung, dieses Leben des Nichtverstehens und dennoch Glaubens zu genießen. Okay? Sag einfach mal, ich entscheide mich, dieses Leben, wo ich nicht verstehe, aber trotzdem glaube, zu genießen. Und jetzt pass auf, jetzt mach noch was. Jetzt entscheidest du dich, nicht von diesem Leben wegkommen zu wollen mehr. Weil das ist nämlich die Tendenz unserer Seele, die will immer gern davon weg. Die will wieder, die alles in der Seele strebt auf das sichere Land. Weißt du, unsere Seelen sind Landratten, ich sag's dir. Absolute Landratten. Die wollen immer auf den sicheren Boden. Ja? Das ist so. Aber weißt du, du musst eine Entscheidung treffen, zu sagen, nein, ich will da gar nicht mehr weg. Ich genieße es, einfach hinterher zu verstehen und zu staunen, wie Gott die Wege perfekt geebnet hat. Und da, wo ich das bisher noch nicht sehen kann, da vertraue ich, dass der Zeitpunkt kommen wird, wo ich es sehen können werde. Ja? Weil wir sind ja noch nicht am Ende. Bevor du nicht am Ende deines Lebens bist, erwarte nicht, dass du alles verstehst. Erwarte nicht, dass du den perfekten Plan Gottes erkennen kannst bis ans Ende deines Lebens. Also manchmal denkst du, früher habe ich gedacht, so als ich so 25, 30 war oder so, dachte, ja, wenn ich dann 50 bin, dann ist alles klar. Dann habe ich es geschafft und dann, jawohl, und dann ist alles klar. Ja, jetzt bin ich schon fast 50 oder schon ein bisschen drüber, ich weiß gar nicht genau. Aber und oder 33 oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, weißt du, jetzt stellst du fest, du bist mehr auf diesem Ungewissen, also was heißt ungewiss, verstehst du? Versteh mich da nicht falsch, aber auf diesem Weg einfach, wo du nicht weißt, was du tust und wo du nicht weißt, wie Gott es alles macht, bist du mehr, noch mehr sogar, heute noch mehr, als ich es mit 30 war oder mit 25 war. Das heißt, Gott fordert dich einfach da immer weiter heraus. Halleluja. Preis den Herrn. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke für jeden einzelnen Sohn und jede einzelne Tochter. Halleluja. Danke, Herr, dass du uns lehrst, wirklich das zu genießen, dieses Leben. Herr, danke, Herr, dass es wirklich das wahre Leben ist. Das Leben in Fülle und Überfluss. Das Leben abhängig von deinem Geist. Vollkommen abhängig von deinem Geist. Vollkommen abhängig von dir, Herr. Vollkommen abhängig davon, dass du es machst, Herr. Und zwar auf deine Weise und auf deine Art und zu deinen Zeitpunkten. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für dieses Leben, Herr. Danke, Herr. Du bist gekommen. Du hast gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Und du selber warst dieses Leben und du selber bist dieses Leben. Du selber bist dieses Leben in uns, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, und jetzt bitten wir dich einfach, Heiliger Geist, dass du nochmal kräftig deinen Geist ausgießt zum Schluss, einfach auf uns alle. Halleluja. Uns nochmal so richtig füllst. Halleluja. Füllst bis zum Überfluss. Füllst bis zur Denkunfähigkeit. Eieiei. Oh, mehr Heiliger Geist von dir. Oh, füll uns, Heiliger Geist. Oh, alle, die über Livestream zuschauen, Herr, füll sie heute Abend so richtig mächtig, Herr. So richtig mächtig, Herr. Halleluja. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Füll sie. Oh, ja, ja. Halleluja. Halleluja. Amen, Amen, Amen. Halleluja. Danke, Jesus.